Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Die letzten Romantiker, eine lange Nacht des Bossa Nova von Karl Lippegaus. Ich finde, dass sich die Seele in den Herzen der Menschen verlieren will. Sie will in ein anderes Land wandern, um ihre Ursprünge und ihre Muttersprache zu verlieren. Sie will ihre Spuren verwischen. Wir können die brasilianische Musik in Zeiträume vor und nach der Bossa Nova einteilen. Die Sängerin Nara Leão. Die Saudade, die Traurigkeit, ist die Geschichte Brasiliens. Sie ist in unserer Musik, diese Trauer der Afrikaner, Portugiesen und Indios. Drei Rassen, die Conditio Humana verstehen. Dies ist keine negative Philosophie, aber nur Menschen ohne Seele verstehen nicht, was am Leben so traurig ist. Unsere Musik ist schön, weil die Traurigkeit schöner ist als das Fröhlichsein. Aqui Newton Mendonça. Nós fizemos umas músicas, inclusive ninguém quis gravar, né? E os editores também não quiseram editar. E nem o João Gilberto quis nada com essa música aqui, só depois. E essa música se transformou, né, essa história parece que eu já ouvi contada, né, num grande sucesso internacional. Mit Newton Mendonça schrieb ein paar Songs, die anfangs kein Mensch aufnehmen wollte. Wir fanden auch keinen, der sie verlegen wollte, sagt Jobim. Nicht mal João Gilberto wollte was damit zu tun haben. Das kam erst später. Aber da war es schon, wie nennt man das, ein internationaler Erfolg geworden. Man nannte Jobim den brasilianischen Gershwin. Sein Song »The Girl from Ipanema« gehört zu den 10 meistgespielten Songs aller Zeiten. Schon der Name, dieser Klang. Gibt es einen schöneren Namen für einen Komponisten, der über Brasilien Musik schrieb? Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Von seinen Freunden in der ganzen Welt wurde er kurz Tom Jobim genannt. Vor 80 Jahren ist er zur Welt gekommen, am 25. Januar 1927 in Rio, im nördlichen Stadtteil Tijuca. Als der Junge ein Jahr alt war, zog die Familie ins südlich gelegene, vornehmere Ipanema, eine Gegend, die er sehr liebte und der er zeitlebens sehr verbunden blieb. Eine Straße dort trägt heute seinen Namen. Als Tom Jobim mit 67 Jahren starb, wurde in Brasilien eine dreitägige Staatstrauer angeordnet und der größte Flughafen Rios trägt heute ebenfalls seinen Namen. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, vai a realidade. Antonio lernte viel von seinem Vater, einem Angestellten im diplomatischen Dienst, der auch Gedichte schrieb. Er starb, als Jobim 8 Jahre alt war. Als der Junge 12 geworden ist, kauft sein Stiefvater für seine Schwester Helena ein Klavier, an dem der Bruder viele Stunden verbringt. Man entdeckt sein musikalisches Talent. Und der Stiefvater besorgt ihm Unterricht, wie in jeder Jobim-Biografie steht. Bei einem deutschen Klavierlehrer namens Hans-Joachim Köllreuter, der in Berlin studiert hatte und kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Brasilien emigriert war. Köllreuter war der Zwölftonmusik Arnold Schönbergs verbunden, was nicht ohne Folgen auf die späteren Kompositionen seines Schülers aus Ipanema bleiben sollte. Aber erstmal lernt der junge Jobim noch Gitarre und Mundharmonika spielen. Er begeistert sich für Chopin, später für Debussy und vor allem für den Cool Jazz. Ein Schlüsselerlebnis ist für ihn die Bekanntschaft mit der Musik von Heitor Villa-Lobos. Besonders wie Villa-Lobos in seinen berühmten Bachianas Brasileiras die einheimische Folklore mit Bachs Barockmusik verschmolz. Den später häufig angestellten Vergleich mit Villa-Lobos hat er allerdings immer abgelehnt. Que eu não posso acreditar. Doce a sonhar, a pensar que você gosta de mim como eu de você. Sim, promessas fiz projetos, pensei. Quando se desfaz, apagar da minha vida esse coração sonho, de quem? E agora o coração me diz mais, que só em teus braços, amor, se eu pudesse eu ia entender, ser feliz. Que só o que em teus dizer, braços, amor, eu posso ser feliz. Anfangs wird Tom Jobim nicht Komponist, sondern studiert auf Drängen seiner Familie für einen ordentlichen Beruf, Architektur. Doch nur ein Jahr lang hält er es in einem Architektenbüro aus, dann entscheidet er sich für das ungesunde Leben in den Nachtclubs von Copacabana, auch Inferninos, kleine Höllen genannt. In Rio breitet sich ein neues Gefühl von Freiheit aus. Zwischen 1945 und 1964 erlebt das Land seine bislang demokratischste Phase. 1949 wird Jobim Profimusiker und nach drei mageren Jahren findet er einen Job in einem Musikverlag, wo er für Interpreten, die selber keine Noten schreiben können, Songs transkribiert. 1954 ist er Arrangeur im Studio der Plattenfirma Continental und hat schon einige Songs mit seinem Freund, dem Pianisten Newton Mendonça, komponiert, die später die Säulen der Bossa Nova bilden. Desafinado, Samba de uma nota só und Meditation. Mendonça liebt das ausschweifende Nachtleben und stirbt 10 Jahre später, 1960, lange vor seiner Zeit. Der Hauptstrom, die Hauptstraße in meiner Musik ist der Samba. Antonio Carlos Jobim. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada, véio. Já me utilizei de toda a escala, no final não deu em nada. nada, não sobrou nada, e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou dizer em uma nota como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, acaba sem nenhuma, fique numa nota só. Libo do budismo do dendo do da da do dendo la da da do de e do do do do do de do do do de do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do nicht, ob Sie eine Vorstellung von Rio haben. Es ist eine Stadt mit mehr als 2 Millionen Einwohnern. Eine ultramoderne Stadt, voller Wolkenkratzer, mit Avenuen und Stränden. Mit Bergen, die von Urwald bedeckt sind, und einer tropischen Vegetation, die die Stadt von hinten umfasst, um ihre Ausdehnung ins Landesinnere zu verhindern. Und mitten im Zentrum sind eine sehr zerklüftete Hügelkette und unüberwindliche Befestigungen, die die einzelnen Stadtviertel voneinander abtrennen, was den Verkehr behindert und ihn unvorstellbar kompliziert macht, mit Umgehungsstraßen, die sich Gott weiß wo verlieren. Da sind die Felsen, Morros, deren berühmteste der Morro da Favela ist. Zwischen ihnen liegen verlorene Faubourgs und unglaubliche Vorstädte. Hier geht es wirklich wild zu. Tausende von Pfaden und improvisierte Wege durchziehen sie, Wege, die zu den Gipfeln führen, von denen aus man den Blick in die Stadt eintauchen kann. Dort oben leben die Schwarzen, in völliger Freiheit. Meistens tun sie nichts, sie singen und tanzen die ganze Nacht durch und zelebrieren bei rituellen Feiern ihre Macumba. In die Stadt steigen sie fast nie hinunter, außer zum Karneval, dessen Meister sie sind, schrieb Blaise Cendrars in den 40er Jahren. Schon damals gab es zwischen den USA und Brasilien eine neue Politik der guten Nachbarschaft ab Ende des Zweiten Weltkriegs und der kulturelle Austausch sollte gefördert werden. So wurde beispielsweise die Sängerin und Tänzerin Carmen Miranda in den USA zu einer Attraktion, während Orson Welles nach Rio kam, um den Karneval und die Favelas zu filmen. Der Samba wird die brasilianische Populärmusik par excellence. War der Kurzwellensender Rádio Nacional einer der wenigen professionell arbeitenden Institutionen in einem Land, das sich eigentlich zum Amateurismus bekannte. Und obwohl es dem Staat gehörte, war es so lukrativ, dass es sich alle Extravaganzen erlauben konnte. Die Musikabteilung im 21. Stock des Gebäudes der Zeitung A Noite war wie ein Szenario aus der ersten Welt. Nicht weniger als 7 Studios und ein Konzertsaal, berühmt für seine gefederte Bühne, fanden dort Platz. Die Besetzung war ein Who's Who der brasilianischen Musikszene mit ca. 160 Instrumentalisten, 90 Sängern und 15 Maestri. Dieser riesige Haufen musste fest angestellt werden, weil Rádio Nacional, abgesehen von der Nachrichtensendung Reporter Erso und den Novelas, Tag und Nacht Musik spielte. Und das fast immer live. Nicht alles stammte aus Brasilien, im Gegenteil. In Minuten gerechnet lag das Verhältnis von internationaler Musik zu Sambas, Choros und Baiões fast bei 3:1, wobei die portugiesischen Versionen amerikanischer Hits zu brasilianischer Musik gerechnet wurden. Alles war groß bei Rádio Nacional, nur die Gehälter nicht. Verglichen mit denen bei Rádio Tupi, dem Konkurrenten, konnte man sie sogar als niedrig bezeichnen. Trotzdem standen die Künstler bei Nacional Schlange. Der Kurzwellensender bescherte ihnen ein landesweites Publikum und damit Ruhm, Arbeit und Geld. Radio Tupi, der Nachbar in der Avenida Venezuela, lag in der Popularität nicht allzu weit zurück. Einer der Gründe dafür war, dass der Sender 1946 von oben bis unten umgekrempelt worden war. Und zwar von dem Mann, der praktisch Radio Nacional auf die Beine gestellt hatte, Gilberto Giandragi. Plötzlich fingen die künstlerischen Leiter an, ihre Aufgabe ernst zu nehmen und gewisse Erwartungen an die Musiker zu stellen, als verstünden sie etwas von ihrem Metier. Thank you. 50er Jahren und vor allem während der Regierungszeit von Juscelino Kubitschek erlebt Brasilien eine bemerkenswerte Phase der industriellen Entwicklung. Ausländisches Kapital fließt massiv ins Land hinein und Wohlstand wird zum Schlüsselbegriff. São Paulo wird das größte Zentrum der Industrie und Rio verliert seinen Status der alten Hauptstadt zugunsten von Brasilia, der in Rekordzeit erbauten neuen Kapitale, einer Symbolstadt. Trotzdem fließen weiter riesige Ströme von Menschen nach Rio hinein und die Stadt entwickelt sich unaufhörlich weiter. Sie wird dichter und wächst vor allem in die Höhe. Die offiziellen Interventionen beschränken sich vor allem auf die Probleme der Verkehrsadern. So werden ständig neue Tunnels, Viadukte und Schnellstraßen gebaut. Aber der Wohlstand hat seinen Preis. Die ökonomische Entwicklung provoziert einen inflationären Prozess. Die Reallöhne sinken und die Geldentwertung geht zusammen mit steigenden Bodenpreisen. Die Wohnungsnot breitet sich aus. Und die Favelas, also die Viertel der Schwarzen, die wie Bienenwaben an den Felsen kleben, die aus der Stadt herausragen, sie wachsen unaufhörlich. Führt ein Militärputsch zu einer Diktatur, die sich mehr als 20 Jahre an der Macht hält. Während dieser Zeit wird eine ganze Serie von Bürgerrechten unterdrückt. Der Staatsstreich zieht eine sehr repressive Stadtpolitik nach sich, durch die die Favelas systematisch aus den attraktivsten Zonen der südlichen Teile Rios ausgestoßen werden. An ihrer Stelle werden Luxus-Apartments gebaut oder die Felsen werden unbebaut gelassen, um als sogenannte grüne Zonen verkauft zu werden. Der alte Traum der Superreichen, die Armen von ihrem Territorium zu vertreiben, beginnt sich zu verwirklichen. Die Favelas werden von einer Mehrzahl gefürchtet, aber einige sind fasziniert von diesem mystischen Universum und finden dort eine einzigartige Poesie und Schönheit. Unter ihnen finden wir zahlreiche Künstler und Intellektuelle, Maler, Filmemacher, Musiker und Schriftsteller. Schon der nach Brasilien geflüchtete Essayist Stefan Zweig aus Österreich setzte sich für eine Erhaltung der Favelas als nationales Kulturgut ein. Darstellungen der Favelas kommen oft als exotische oder pittoreske Vision daher, vor allem durch die ausländischen Künstler. Das geht bis zu einer offen poetischen, ja romantischen Sicht. Einer der berühmtesten Fälle ist die Verfilmung eines Stückes von Vinicius de Moraes durch den französischen Regisseur Marcel Camus. Der Film heißt Orfeo Negro. Die Orpheus-Legende ist hier in einer idyllischen Favela angesiedelt. Destino meu, é magro lugar. que dizer a Deus. Vai, Deus. Mulher amada, destino meu. Ai, é madrugada, sereno dos meus olhos já correr. Seinen eigentlichen Start als Komponist verdankt Jobim der Ermutigung durch seinen Freund, den Diplomaten Vinícius de Moraes, der in Oxford studiert hat und Lyrik schreibt. Die Parallelen zu Jobims Vater liegen auf der Hand. Es war die Idee von de Moraes, eine brasilianische Version des Orpheus-Mythos zu kreieren, die er seit 1940 geplant haben soll und was dann 1956 in ein erfolgreiches Theaterstück mündete. Der spätere Erbauer von Brasilien, Oscar Niemeyer, ist für die Bühnenausstattung verantwortlich. Te amar por toda minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada vez. Te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que esta ausência tua me causou. Amor seria atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Würden alle großen Ideen, die man bei einer Flasche Whisky hat, den letzten Tropfen überleben, müsste das Casa Villarino an der Ecke Avenida Calogeres und Presidente Wilson im damals noch sicheren und zivilisierten Zentrum von Rio zum nationalen Kulturgut erklärt werden. In den 50er Jahren erdachte dort ein tapferer Haufen Bohemians die größten Radioshows, die bedeutendsten Gedichte, Theaterstücke, welche die Nachwelt in Jubel ausbrechen lassen würde. Die mitreißendsten Samba-Cansons, die Absetzung mehrerer Präsidenten sowie die Vernichtung des ein oder anderen tadellosen Rufs. All das fand natürlich nur in der Fantasie dieser Leute statt. Nicht, dass sie nicht genügend Talent dafür gehabt hätten, aber sie tranken nun mal lieber weiter, anstatt ihre Pläne in die Praxis umzusetzen. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass Orfeo Negro, der Beginn der Zusammenarbeit zwischen Tom Jobim und Vinicius de Moraes, im Villarino stattfand. Die Zeitungsredaktionen, die Verlage, die Plattenfirmen, das Kulturministerium, das Außenministerium und auch Radio Nacional, die Hauptarbeitgeber dieser Leute, lagen alle in unmittelbarer Nähe der Casa Villarino. Das erleichterte es ihnen, dort in der toten Zeit zwischen 5:30 und 9 Uhr abends ihrem Broterwerb nachzugehen, bevor sie mit der wahren Arbeit begannen, deren Schauplatz naturgemäß das Nachtleben von Copacabana war. Was genau das Villarino war oder ist, denn es existiert noch heute, lässt sich nicht genau sagen. Von außen war es eine Art Kolonialwarenhandlung mit argentinischen Weintrauben, Sardinen aus der Ostsee und einem gigantischen Angebot importierter Spirituosen. Im hinteren Bereich verwandelte es sich dann in eine anheimelnde Whisky-Bar mit der Atmosphäre einer Flüsterkneipe. Die Wände waren mit Zeichnungen befreundeter Künstler, mit Pinsel, Lippenstift, Kreide oder was sonst gerade zur Hand war versehen. Es gab ein halbes Dutzend Tische und die damals angesagten Whiskys, Hakes und Black Label wurden von Georgie, dem Kellner, serviert. Die offizielle Version lautet, dass an einem Nachmittag im Monat Mai 1956 der Dichter und Diplomat Vinicius de Moraes, der gerade aus Paris gekommen war, einen Partner suchte, der ihm die Musik für eine im Karneval von Rio angesiedelte griechische Tragödie schrieb. Etwas wie Cabin in the Sky, ein Broadway-Musical, nachdem ein Hollywood-Film gedreht worden war. Das Libretto in Versform hatte Vinicius schon fertig aus Paris mitgebracht. Es fehlten nur noch die Lieder, für die er auch die Texte schreiben wollte. In der Bar stellte man Vinicius den jungen Antonio Carlos Jobim vor. Und auf die Frage von Vinicius, Ob er denn die Musik zu dem Stück schreiben wollte, konterte Tom mit der Gegenfrage: Wird das denn auch bezahlt? Verständlich, denn Jobim ging es damals, wie viele Musikern, wirtschaftlich nicht gut und er musste sich als Barpianist durchschlagen. Das Zusammentreffen von Vinicius de Moraes und Tom Jobim veränderte die populäre brasilianische Musik. My name is Paulo Jobim and I play guitar, I'm a composer, singer, but I'm here playing mostly the music of my father who recently died and Mein Name ist Paulo Jobim. Ich spiele Gitarre, komponiere und singe. Aber eigentlich bin ich heute hier, um die Musik meines Vaters zu spielen, der vor kurzem gestorben ist. Ich finde, er hat wunderbare Musik geschrieben, die es wert ist, aufgeführt und weiterentwickelt zu werden. Ich habe ein Quartett mit dem Cellisten Jacques Morellenbaum, mit Musikern, die mit uns in der Band meines Vaters gearbeitet haben. Mein Sohn spielt jetzt bei uns Klavier. Und als Gast haben wir den Perkussionisten Markus Feijão eingeladen. Because it's a light combination with cello, guitar and piano and voice. Es ist eine leichte Kombination aus Cello, Gitarre, Klavier und Percussion. Ein komplettes Schlagzeug wäre zu schwer und dann bräuchten wir auch noch einen Bassisten. Damit aber wäre es schon eine andere Band. Ich mag diese kleine Besetzung und wir spielen so gut wir können die Original-Arrangements. Esta folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal. De raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim como do deserto uma flor e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Thank you. compreender que o ciúme é o perfume do amor. Als Tom und Vinicius sich bei Tom zu Hause in der Rua Nascimento Silva 107 zusammensetzten, um die Lieder für Orfeo zu schreiben, war die Adresse nicht mal bei den Briefträgern bekannt. Und niemand hätte sich ausmalen können, dass sie eines Tages im Text eines Liedes von Vinicius namens Brief an Tom 1974 auftauchen würde. Ganz im Gegenteil, die kleine Wohnung in Ipanema raubte ihm eher den Schlaf. Monat für Monat rechnete Tom sich anhand der Tage, die es dauerte, bis die Miete wieder fällig war, aus, wie viele Noten er noch komponieren musste. Bei Vinicius konnten sie nicht arbeiten, weil dort immer die Türen offen standen und ein ständiges Kommen und Gehen von Freunden herrschte. Orfeo entstand also fast ganz in der Rua Nascimento Silva, begleitet von dem Geschrei von Toms kleinem sechsjährigen Sohn Paulo, dem späteren Gitarristen. Rua Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete, tentando alcançar o elevador. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê Sérgio Dourado, onde antes se via o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, é melhor lotear o nosso amor. Das große Schreckgespenst in Tom Jobims Leben war, neben der Miete, die Angst vor Tuberkulose. Seiner Familie zufolge starben alle Musiker daran, insbesondere Pianisten, die in Nachtclubs arbeiteten. Die Hauptgründe dafür waren sicherlich das ständige Auf und Zu der Eingangstüren, die gestärkten Smokinghemden, die direkt auf der Brust klebten, der Inhalt der Gläser, die auf dem Klavier standen, die Schachteln Zigaretten, die sie rauchten, während sie T42 spielten, das Geplapper der Gäste, die miserable Bezahlung für eine Arbeit, die den inneren Rhythmus vollkommen auf den Kopf stellte und sie daran hinderte, an den Strand zu gehen und sich mit Menschen zum Essen zu verabreden, die von 9 bis 6 arbeiteten. Tom hatte nicht die schönsten Jahre seiner Jugend über Villa Lobos, Debussy, Ravel, Chopin, Bach, Beethoven und Custodio Mesquita gebeugt verbracht, um sich diesem Risiko auszusetzen. Außerdem war es leid, jeden Morgen Steak mit Eiern in der Far West Bar am Posto Sage zu essen, wo er die Sonne aufgehen sah, wenn er von der Arbeit kam. 1952 beschloss Tom, die Nacht gegen den Tag einzutauschen und eine Arbeit zu finden, bei der er weiterhin mit Musik zu tun hatte, aber in einem anständigen Büro im Zentrum saß, eine Aktentasche trug und zu regulärer Geschäftszeit erschien. Eine Arbeit, bei der er nicht länger irgendwelche Schnulzensänger begleiten musste, die keine einzige Note trafen. Tom wurde Arrangeur bei der Plattenfirma Continental und arbeitete nur noch sporadisch als Barpianist, und das auch nur, wenn sein Vermieter ihm wieder mal die Miete erhöhte. Während er bei Continental Sambas aufs Papier brachte, die weniger talentierte Kollegen auf ihren Streichholzschachteln komponierten, fing er selbst an zu schreiben. Das war die erste Stunde der langen Nacht der Bossa Nova. Die letzten Romantiker. Wir erinnern heute an den brasilianischen Komponisten Antonio Carlos Jobim. Nach den Nachrichten können Sie den zweiten Teil hören. Bye.